Viele reden über den Amoklauf von Connecticut, aber nicht alles, was darüber im Netz oder in den Medien verbreitet wird, das entspricht den Tatsachen. So war zum Beispiel die Berichterstattung zum Schulmassaker von Newtown, vor allem im US-Fernsehen dominiert von Falschmeldungen, auch von Geschmacklosigkeiten und auch von vorschnellen Schlüssen. Und in Deutschland, da regt sich die Netz-Community, und zwar regt die sich auf über einen Artikel bei Spiegel Online, den hat die Wissenschaftsjournalistin Cynthia Bresenio geschrieben, und der Titel ist Asperger-Syndrom blind für die Emotionen anderer Menschen und bringt eine mögliche psychische Erkrankung des Täters mit der Tat in Verbindung. Martina Schulte, schönen guten Tag, du hast dir das alles genauer angeschaut. Was kritisiert denn da die Netz-Community? Das Netz ist momentan wirklich voll mit erbosten Stimmen zu diesem Text. Der Blogger Pixelpop findet zum Beispiel sehr deutliche Worte. Er kritisiert die seiner Ansicht nach, Zitat, ekelhafte Berichterstattung von Spiegel Online. Und ein anderer Blogger namens Hawkeye schreibt in seinem Blog Realitätsfilter, Spiegel Online habe einen Randaspekt zu einem zweiseitigen Artikel aufgeblasen, das Ganze inklusive einer Liste von angeblich autistischen Amokläufern, ein paar falsch aus Wikipedia recherchierten Informationen und wunderbaren Sätzen wie, und jetzt folgt ein Zitat aus diesem inkriminierten Artikel, gleichwohl fallen in der Historie solcher Morde immer wieder Männer auf, die kaltblütig töteten und Autisten waren. Die Kritik ist also, der Artikel hat sowas nahegelegt wie, Autisten neigen zu derartigen Gewalttaten. Wurde das denn da auch wirklich so wörtlich gesagt? Das ist im Nachhinein ein bisschen schwer zu sagen, denn der Text ist mittlerweile mehrfach geändert worden. In der ersten Fassung, die ich gelesen habe, da ging es mir auch so, dass ich gedacht habe, es ist ja echt seltsam, was für Zusammenhänge dieser Artikel da so herstellt. Und ähnlich ging es wohl auch dem Blogger Jens Scholz, der schreibt in seinem Blog, ein indirekter Hinweis, dass ein Amokläufer die ein oder andere Eigenschaft mit Autisten gemein haben könnte, reicht aus, um Klickstrecken und Artikel zu veröffentlichen, die unserer genormten Gesellschaft die Bestätigung gibt, dass nur kranke Menschen Krankes tun. Mhm. Du hast mir jetzt aber eben erzählt, dass sich im Netz auch einige Autisten gemeldet haben, die sich durch den Artikel vielleicht auch zu Recht diffamiert fühlen. Ja, das ist so, also es sich nicht nur die normale Blogosphäre so aufgeregt hat, die üblichen Verdächtigen, die man so normalerweise dazu kennt, sondern eben es haben sich jetzt auch sehr viele autistische Blogger gemeldet. Sabine zum Beispiel vom Blog Asperger Frauen, die schreibt hier, sie wehre sich gegen diese Form der Berichterstattung und das Bild, das von autistischen Menschen gezeichnet werde. Sie schreibt hier, sie habe schon mit genügend Vorurteilen und Mythen zu kämpfen, die ihren Alltag erschweren. Und eine andere Bloggerin, die scheinbar auch autistisch ist, schreibt hier, sie brauche so eine Sensationsberichterstattung nicht, die sie zu einer potenziellen Massenmörderin machen würde. Spiegel Online hat die Kritik wohl auch verstanden und sich mittlerweile entschuldigt. Die Redaktion gibt sich ein bisschen betroffen, verteidigt ein bisschen aber auch ihren Text. Die schreiben hier, einige Leser hätten in diesem Text offenbar eine Gleichsetzung von Menschen mit Autismus und Mördern erkannt. Eine solch abwegige Gleichsetzung sei selbstverständlich nicht gemeint gewesen, sollte der Artikel dennoch die Gefühle von Menschen mit Autismus verletzt haben, bitte man um Entschuldigung. Ja, die Medienlandschaft in Deutschland ist ein bisschen anders als die in den USA. Und während sich in Deutschland die sozialen Medien über die geschmacklose Darstellung der klassischen Medien aufregt, ist in den USA eine ähnliche Diskussion dann trotzdem über die sozialen Medien entbrannt. Da lieferten sich auch kurz seit dieser Tat bzw. nach der Tat die seltsamsten Gerüchte liefen da über Twitter. Was ist denn da das Problem? Also das Blog Gigacom schreibt, die Schießerei an der Grundschule in Connecticut, bei der 6 Erwachsene und 20 Kinder getötet wurden, habe eben auch dazu geführt, dass Twitter voll war mit unsachgemäßen Reportagen über diesen Incident. Für einige Kritiker sei jetzt der Beweis erbracht, dass Social Media eben kein adäquates Werkzeug für Journalismus und Echtzeitberichterstattung seien. Und Wired hat ja auch berichtet, dass man im Netz ja zunächst auch erstmal den falschen Mann als den Schützen von Newton identifiziert hat. Das war ja der Bruder Ryan Lancer aus New Jersey. Wobei man natürlich jetzt da auch wieder sagen muss, dass es ja eigentlich die klassischen Medien waren, also wie CNN oder die Huffington Post, die jetzt das aus einem Facebook-Profil rausgelesen haben und dann wieder in die breitere Öffentlichkeit gestreut haben. Deswegen kann man, glaube ich, die sozialen Medien da jetzt nicht alleine dafür verantwortlich machen. Aber trotzdem ist es so, dass in Amerika halt eben derzeit viel über diese Informationen aus sozialen Medien berichtet wird. Und vor allen Dingen Twitter wird da jetzt so als unzuverlässige Gerüchteschleuder gebrandmarkt. Wenn man jetzt unserer letzten Geschichte da glauben darf, nicht mehr lange. Ein Forscherteam hat ja angeblich einen Algorithmus entwickelt, der den Wahrheitsgehalt von Tweets berechnen soll. Was ist denn das für eine Studie? Ja, also das ist so eine Studie, die basiert auf Zahlen von Yahoo Research. Die haben 4,7 Millionen Tweets bei dem schweren Erdbeben in Chile 2010 analysiert und haben herausgefunden, dass echte und falsche Tweets unterschiedlich sind. Und auf dieser Studie aufbauend haben jetzt andere Forscher vom Computer Research Institute der Qatar Foundation einen Algorithmus entwickelt, der den Wahrheitsgehalt aufgrund von 16 Kategorien misst. Und diese 16 Kategorien, wenn man die sozusagen anwendet, dann kann man sagen, dieser Tweet ist gelogen oder dieser Tweet ist falsch. Wäre natürlich sehr praktisch bei so einem, bei der Berichterstattung zu so einem Amoklauf, wenn man jetzt wirklich wüsste, ah, dieser Tweet stimmt und dieser Tweet stimmt nicht. Und was sind denn die wichtigsten Kategorien? Wie kann ich das einteilen? Also demnach ist es wohl so, dass Tweets, die von echten Menschen sind und nicht von irgendwelchen Fake-Accounts oder Robotern, die sind halt länger als unechte und falsche. Wahre Tweets verlinken auch häufiger auf eine URL, die zu den Top 10.000 Adressen im Netz gehört und nicht zu irgendeiner seltsamen Seite, die keiner kennt. Sie stammen von Usern mit vielen Followern. Außerdem sind echte Tweets auch eher negativ als positiv. Und was ich auch noch ganz interessant fand, woran man sie erkennen kann, wenn zu viele fröhliche Smileys irgendwo sind oder zu viele Frage- und Ausrufezeichen, dann ist es auch eher ein Zeichen dafür, dass es ein unwahrer Tweet ist. Die echten Tweets sind eher traurig und benutzen auch traurige Emoticons. Und die Forscher, die sich hier damit beschäftigt haben, die sind also der Meinung, dass man mit diesem Algorithmus 86% der wahren Tweets herausfiltern kann aus dem Nachrichtenstrom, was ja eine hohe Quote ist. Ja, das ist relativ hoch. In Deutschland, da regt sich derzeit die Netzcommunity über einen Artikel bei Spiegel Online auf, den die Wissenschaftsjournalistin Cynthia Bresenio geschrieben hat. Er trägt den Titel Asperger-Syndrom, blind für die Emotionen anderer Menschen und bringt eine mögliche psychische Erkrankung des Täters mit der Tat in Verbindung. Martina Schulte hat recherchiert für die Webshow. Das alles gibt's auch im Netz, und zwar hier, dradiowissen.de. Und wir haben viele Reaktionen auf Google+, darüber sprechen wir gleich.